kann uns das Leben leihen. Eine Münze in den Schlitz und man hat sogleich Schokolade, Brötchen, Wurst, Limo, Kaffee für den Durst. Einfach nur zu wählen und schon geht es los und fort mit Automaten, Automaten, Spaß bei Spiel und Sport. Automaten, Automaten, Tasten drücken macht viel Spaß, alles was dein Herz begehrt, automatisch kriegst du das. Automaten, Tasten drücken, macht viel Spaß, alles was dein Herz begehrt, automatisch kriegst du das.